SWR 2 Now Jazz. Warum wird ständig gejohlt oder gepfiffen? Warum kreisen gar die Flaschen und die Joints, während sich Musiker auf der Bühne redlich bemühen? Solch wunderliche Bräuche, die der hehren Welt der klassischen Musik heute ganz und gar fremd sind, herrschen immer noch bei den Konzerten des Jazz. Auf Jazz und Rituale konzentrieren sich bis Mitte Mai nahezu alle Jazz-Sendungen in SWR 2. Der alljährliche Jazz-Schwerpunkt versucht aber nicht nur Antworten auf die Sitten der Jazz-Fans zu geben, sondern auch auf so manch rituellen Aspekt der Musik selbst. Magic lautet der Titel der heutigen Now-Jazz-Sendung. Dabei geht Günter Husmann dem Rituellen im Werk von John Zorn nach. Seit Ende der 90er Jahre sind Themen wie Magie und Mystizismus im Werk von John Zorn allgegenwärtig. Der Track Litos aus der CD Filmworks 5, herzlich willkommen, sagt Günter Husmann. In den letzten Jahren hat John Zorn sich stark dafür interessiert, wie er Aspekte der Alchemie, Okkultes aus der Kabbala und Schamanistisches fürs Komponieren nutzen kann. Dabei empfindet er eine besondere Nähe zur Gedankenwelt von Aleister Crowley. Dem umstrittenen Mystiker widmete Zorn zahlreiche CDs, ja, er ließ Crowleys Stimme sogar auf der Platte Filmworks 6 in einer Toncollage wieder auferstehen. Wobei Zorn mit seinem erratischen Vorbild teilt, gründlich kritisiert worden zu sein. Mal wurde er als Satanist bezeichnet, dann wieder als durchgeknallter Praktiker bizarrer sexualmagischer Riten. Diese Anwürfe haben damit zu tun, dass Zorns musikalische Rituale verstören, denn in ihnen wendet sich der Komponist Zorn der Dark Side, den dunklen Seiten der menschlichen Existenz zu. We'll be right back. Equinox, gespielt von John Zorns Moonchild Trio. Zorns Hinwendung zum Okkulten, zur schwarzen Magie, zur Welt der Beschwörung, der Alchemie und der Zauberformeln zeigte sich zum ersten Mal in größerem Ausmaß auf dem 2002 eingespielten Album IAO. IAO, das ist ein kabbalistisches Kürzel für Lucifer. Das Album trägt den Untertitel Music in Sacred Light und gewidmet ist er. Zorn hat IAO durchgängig als Ritual konzipiert, als eine einzige Anrufung und Beschwörung des gefallenen Engels Lucifer. Ganz im Sinne alter kabbalistischer Schriften wird Lucifer hier nicht als Teufel verstanden, sondern als Lichtgott, als ein gefallener Engel, der versucht, in die göttliche Sphäre zurückzukehren. Ein Engelrebell, dessen Schlüsselbotschaft die Freude an der Verweigerung ist. Der Name Lucifer wird hier vom Begriff Lux, Licht, abgeleitet. Er wird als Schutzengel gesehen, der vom Glauben abgefallen ist und auf Erlösung hofft, so dass er die Stufen der Himmelsleiter wieder aufsteigen kann. Wie der Filmemacher Kenneth Anger konzipiert Zorn seine jüngeren Werke als Rituale und Zeremonien. Das Öffnungsstück der CD, der Track Invocation, versucht diesen Bezug erst gar nicht zu verbergen. Dort kann man Ketten klirren hören, Messer werden geschliffen, Wasser und Öl wird in Behältern geschwenkt, Ruten knallen aufeinander, Stöcke und Gongs werden geschlagen. All diese Sounds und Texturen beziehen sich eindeutig auf jene magischen Instrumente, von denen Aleister Crowley gesprochen hat, mit denen er seine Rituale und Zeremonien vollzog. Der Track Invocation aus der CD IAO von John Zorn. Alle Stücke auf IAO beziehen sich auf die eine oder andere Weise auf Lucifer. Oft nutzt Zorn Elemente aus den verschiedensten okkulten Traditionen für seine musikalischen Rituale. Er montiert gleichsam unterschiedliche Gedanken und Symbole zu seiner ganz eigenen privaten okkulten Magie. Elemente aus der Kabbala, aus mittelalterlichen Schriften und aus Texten von Aleister Crowley. So wie Kenneth Anger mit Überblendungen und Montagen in seinen Filmen arbeitet, genauso überblendet und montiert Zorn in seinen musikalischen Ritualen die unterschiedlichsten okkulten Traditionen. Eine ganz wesentliche Rolle spielt dabei die Numerologie, die Zahlenmystik der Kabbala, Gematria genannt, eine Technik der Interpretation von Worten mit Hilfe von Zahlen. Viel Zeit hat sich der Komponist für die Nachbearbeitung des Albums genommen. IAO steckt voller numerologischer Bezüge. Nur ein Beispiel. Alle 7 Tracks der CD lassen sich in Hinblick auf ihre Länge numerologisch zurückführen auf die Zahlen 13 oder 666, ein altes Symbol für Satan. Das nächste Stück beispielsweise, Sex Magic, ist genau 13 Minuten und 13 Sekunden lang. Wir werden es aus Platzgründen nicht ausspielen können. Sogar die Stille zwischen den Musiken ist nach dem Willen des Komponisten Zorn numerologisch mit Bedeutung aufgeladen. Die Pause zwischen vielen Tracks beträgt jeweils 13 Sekunden. In einem anderen Fall betragen die Pausen zwischen 3 aufeinanderfolgenden Tracks jeweils 6 Sekunden. 666, 666. Sie ahnen, wer mit diesem Zahlensymbol gemeint ist. Das Biest. Thank you. Ein Ausschnitt aus dem Track Sex Magic von John Zorn, enthalten auf der CD IAO. Es ist eine kabbalistische Grundüberzeugung, dass das Böse im Guten auftreten kann. In dem Stück Sacred Rites for the Left Hand Path, ebenfalls von dem Album IAO, greift Zorn diese Denkweise auf. Denn hier setzt er den dämonischen Bereich in Beziehung zur göttlichen Sphäre. Dabei helfen ihm wieder numerologische Spekulationen. Erneut spielt die Zahl 13 eine große Rolle. Getragen wird das Stück von einem Ostinato, das auf einem Fender Rhodes gespielt wird. Es umfasst 13 Noten und steht im 13/8-Metrum. 13, das ist nach Lesart alter kabbalistischer Texte nicht nur die Zahl, die Unglück bringt, die Zahl 13 ist auch ein Äquivalent für die Wörter Liebe und Einheit. Nach genau 45 Sekunden tritt nun eine Perkussionsfigur hinzu, die 15 Beats umfasst. Sie weicht vom Fender Rhodes Ostinato ab. Hier nun taucht Zorn in die Welt der Düsternis und Dämonen ein. Denn die Zahl 15 ist, der Mystik der Kabbala entsprechend, ein Symbol aus der Unterwelt. Indem Zorn beide Ostinati wie zwei Folien übereinander legt, spielt er mit Symbolen für die Wechselwirkungen zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Dunkelheit. Thank you. das Stück Sacred Rites of the Left-Hand Path von John Zorns Album I.A.O. Ein anderes Feld, in dem Zorns jüngstes Interesse am Okkulten prominent auftritt, sind seine kammermusikalischen Werke. Seine Kammermusikpartituren für die Alben Magic, Rituals oder Mysterium wurden allesamt direkt oder indirekt von okkulten Gedanken, Ritualen und Gebräuchen inspiriert. Zorns Streichquartett Necromonicon beispielsweise, benannt nach dem Horrorbuch von H.P. Lovecraft, steht in dieser Tradition. Auch hier geht es Zorn um Numerologie und musikalische Verrätselung. Komposition sieht er als ein musikalisches Ritual. Im Covertext zur CD Magic schreibt Zorn: Viele gute Dinge kommen mit dem Alter. Und das Schönste für mich ist eine gewisse Wahrnehmung, ein Verständnis. Nicht jene Art von Verstehen, das vorne im Kopf passiert, weil die wichtigsten Dinge im Leben nicht an solchen Orten erfasst werden können. Es gibt ein tieferes, mehr intuitives Verstehen. Das Verständnis, dass damit Geheimnisse Geheimnisse bleiben können, sie Geheimnisse bleiben müssen und sie nicht dazu da sind, verstanden zu werden, nicht enträtselt, ja. Aber dennoch nicht ganz, weil das Geheimnis selbst eine Realität ist. Das Geheimnis gebiert die Suche und die Suche ist das Leben. Das Crowley-Quartett spielte den ersten Satz Conjurations aus dem Streichquartett Necromonicon von John Zorn. Es ist leicht, Zorns aktuelle Obsession für das Okkulte als ein unverbindliches postmodernes Spiel mit Zeichen und Symbolen zu sehen. Zorn, selbst ein Kind der Postmoderne, ist dieser Griff zu Ideen ohne Berücksichtigung ihres ursprünglichen Zweckes durchaus geläufig. Aber für den Menschen Zorn ist die Numerologie der Gematria offenbar auch ein Prinzip, nach dem er sein Leben organisiert. Bei einem Gesprächskonzert in Chicago bekannte der Altsaxophonist, er habe das Flugzeug fast nicht genommen, weil die Zahlen nicht stimmten. Thank you. Spiral von John Zorn. Okkulte Rituale und Traditionen sind für Zorn keine heiligen Texte, denen er bedingungslos folgt. Die Tradition der Kabbala lässt für den Musiker Zorn genug Raum für Abweichung, für spielerische, selbst für Ironie und feinen Humor. Ein Beispiel ist die CD Zohar, eingespielt vom Mystic Fugo Orchestra. Hier wird das Ritual in ein Maskenspiel verwandelt. Alle Tracks dieses Albums klingen wie uralte Schellackplatten, wie sakrale kabbalistische Gesänge aus der jüdischen Antike. Bestärkt wird man in diesem Glauben, wenn man den Covertext studiert. Eingespielt, so liest man, wurde die Musik von Raf Yehida Gesang und Raf Tzitzit Harmonium. All das stellt sich als Täuschung heraus, denn die knisternden, knackenden und rauschenden Sounds wurden per Nachbearbeitung im Studio hinzugefügt. Die Musik wurde frisch eingespielt und die Namen der Spieler entpuppen sich als Pseudonyme. Raf Yehida ist der japanische Vokalist Yamantaka Ai und hinter Raf Tzitzit verbirgt sich John Zorn. Ist das nun Fake oder eine respektvolle Beschwörung von Tradition? Vielleicht ist es beides zugleich. Zorn jedenfalls belässt es bewusst oder unbewusst bei Mehrdeutigkeiten. Okkulte Traditionen sind für Zorn keine Rituale, denen er sich sklavisch unterwirft. Sie sind ein Spielraum, ein Feld des gemeinsamen Wirkens, auf dem Musiker ihre ganz eigenen Fantasien für eine Treasure Hunt, eine Schatzsuche entwickeln können. Book of Splendors vom Mystic Fugo Orchestra. Der Komponist und Performer Zorn versucht erst gar nicht, uns seine synkretistische Sicht aus alten mystischen Schriften und Symbolen zu erklären. Ganz bewusst legt er es in seiner Musik auf Verrätselung an. Denn Rätsel sind sie allesamt. Die mittelalterlichen Siegel aus kabbalistischen Schriften, die uralten astrologischen Symbole und die Zaubersprüche, mit denen er die Covers seiner CDs ziert, die Riten und Beschwörungsformeln in seiner Musik. Dazu Zorn: Ich bin nie ein Komponist gewesen, der auf Knopfdruck schreiben kann. Natürlich kann ich nicht jeden Tag schreiben. Komponieren ist für mich ein Sacred Trust, ein heiliges Unterfangen, eine Reise in das Unbekannte, eine mystische Erfahrung, kein Job. Die Stücke, die ich geholfen habe, in die Welt zu bringen, begannen alle in einem hypnotischen Flash der Inspiration, vorbereitet freilich durch gründliche Recherche und gefolgt von ermüdender Arbeit. Das Zeitfenster ist oft groß, aber die Entscheidung, den Stift zum Papier zu führen, fällt immer spontan und ist auf eine geheimnisvolle Weise unerklärlich. Zorn beschreibt den Akt des Komponierens als einen selbsthypnotischen Vorgang. Komponieren ist für ihn ein Ritual, das Erlebnis von Trance. Wie ein roter Faden zieht sich deshalb durch sein Œuvre die Faszination für die unterschiedlichsten Arten nicht-westlicher Trance- und Ritualmusiken. Folium, was Zorn an okkulten Traditionen interessiert, ist der Geist der Rebellion, der Drang nach Freiheit, das Außenseitertum. Sein Hang zum Mystizismus wäre undenkbar ohne seine Geste des Aufbegehrens. Magie ist das Wissen, dass du frei bist. Das Recht zur Dissidenz, auch gegenüber sich selbst, räumt Zorn sich jederzeit ein. Tue, worauf immer du Lust hast, ist das ganze Gesetz. Diesen Spruch von Aleister Crowley hat Zorn konsequent in Musik verwandelt. Seine wahnwitzige Idee einer Musik, die alle Musiken in sich enthält, ist schwindelerregend vielseitig. Und doch lässt sie sich mit zwei Wörtern zusammenfassen. Never compromise, mach niemals Kompromisse. Sein Moonchild-Trio entwickelt im Beschwören von musikalischen Extremzuständen Szenarien der Bedrohung und der Angst. Obwohl Zorn als Instrumentalist nicht mitwirkt, kann er hier seine luziferischen Energien am besten ausleben. Ob Mike Patton nun als geifernder Vokalhexer agiert oder der Schlagzeuger Joey Barron souverän die Death-Metal-Bombastik zitiert und sie gleichzeitig unterläuft, Zorn-Stücke feiern die Ästhetik der Schocks. Stark durchkomponiert sind sie, Rhythmen wie ein Morse-Alphabet aus Tattoo-Nadelstichen. Umso überraschender, was Zorn über diese wahrhaft düstere Musik zu sagen hat. Ich möchte etwas kreieren, das etwas zur positiven Energie in dieser Welt hinzufügt. Denn es gibt nicht genug positive Energie. Es sollte mehr davon geben. Ich glaube an die Liebe. Es geht nicht um Wut und Anarchie und Nihilismus. We'll be right back. Zorns Kompositionen sind von ihm nicht nur als Mysterien, sondern immer auch als Herausforderungen gedacht. Den einfachen Hörer möge der Teufel holen, meint er, Hellfire, gespielt vom Moonchild-Trio. John Zorn komponiert und improvisiert in der Regel nicht, um etwas mitzuteilen, um etwas auszudrücken oder eine Botschaft zu vermitteln. Seine Musik lebt den rituellen Gestus eines absichtslosen Im-Jetzt-Seins vor. Wenn dieser Gestus etwas sagt, dann so bin ich und so bin ich jetzt. Man muss Zorns okkulten Sichtweisen nicht folgen, um an seiner Musik Gefallen zu finden. Er versucht niemanden zu bekehren. Mit seinen Ritualen will der Komponist Zorn Räume fürs Magische in der Musik öffnen, für ein Feld des Wunderns und des Staunens, der Schocks und manchmal auch der Schönheit. Wie dem nächsten Track Sonambulisme. Eine angenehme Nacht wünscht Ihnen Günter Husmann. Magic, Rituelles im Werk von John Zorn. Sie hörten eine Sendung von Günter Husmann zum Themenschwerpunkt Jazz und Rituale. Die nächste Sendung zu diesem Thema können Sie übermorgen am Sonntag, den 3. Mai um 19.02 Uhr hören. Unter dem Titel Moonstruck geht Werner Wunderlich der Frage nach, welchen Einfluss der Mond als Inspirationsquelle für Jazzmusiker hat. Jetzt folgen die Nachrichten und danach dann das ARD-Nachtkonzert, heute vom Südwestrundfunk mit Luise Wunderlich und dem Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR im ersten Teil.